Erster 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den er von den Toten auferweckt hatte. Zweiter dort bereiteten sie ihm ein Essen zu. Martha bediente, und Lazarus saß mit Jesus am Tisch. Dritter Maria nahm ein Pfund sehr teurer Nadensalbe, salbte damit Jesu Füße und trocknete sie mit ihren Haaren. Der Duft der Salbe erfüllte das ganze Haus. Vierter Judas Iskariot, einer von Jesu Jüngern, der ihn später verraten sollte, fragte, Fünfter, warum hat man diese Salbe nicht für 300 Denare verkauft und das Geld den Armen gegeben? Sechster, das sagte er aber nicht, weil ihm die Armen wichtig waren, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die Kasse und nahm oft Geld daraus für sich selbst. Siebter, Jesus sagte darauf, lasst sie in Ruhe. Sie hat das für den Tag meiner Beerdigung getan. Achter, denn die Armen habt ihr immer bei euch, aber mich habt ihr nicht immer. Neunter, eine große Menge Juden erfuhr, dass Jesus dort war. Sie kamen nicht nur wegen Jesus, sondern auch, um Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. Zehnter, die Hohenpriester beschlossen jedoch, auch Lazarus zu töten, elfter, weil viele Juden wegen Lazarus hingingen und anfingen, an Jesus zu glauben. Zwölfter, am nächsten Tag hörte die große Menge der Festbesucher, dass Jesus nach Jerusalem kam. Sie nahmen Palmzweige und gingen ihm entgegen, wobei sie riefen, 13. Hosianna. Gesegnet sei, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. 14. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie es in der Schrift steht, 15. Fürchte dich nicht, Tochter Zion. Siehe, dein König kommt, auf einem Eselsfohlen sitzend. 16. Seine Jünger verstanden das zuerst nicht. Aber als Jesus später verherrlicht wurde, erinnerten sie sich, dass dies über ihn geschrieben stand und dass man es ihm so getan hatte. 17. Die vielen Menschen, die dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab rief und ihn von den Toten auferweckte, erzählten davon. 18. Deshalb ging die Menge ihm entgegen, weil sie gehört hatte, dass er dieses Wunder getan hatte. 19. Die Pharisäer sagten zueinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichten könnt. Seht, die ganze Welt läuft ihm nach. 20. Unter den Leuten, die zum Fest nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten, waren auch einige Griechen. 21. Diese Griechen gingen zu Philippus aus Bethsaida in Galiläa und baten ihn, Herr, wir möchten Jesus sehen. 22. Philippus ging und erzählte es Andreas. Dann gingen Andreas und Philippus zusammen zu Jesus und sagten es ihm. 23. Jesus antwortete ihnen, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. 24. Ich versichere euch, wenn ein Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. 25. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt nicht liebt, wird es für das ewige Leben bewahren. 26. Wenn jemand mir dienen will, soll er mir folgen. Wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. 27. Wenn jemand mir dient, wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele sehr beunruhigt. Was soll ich sagen? Soll ich bitten, Vater, rette mich aus dieser Stunde? Aber genau dafür bin ich in diese Stunde gekommen. 28. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel, die sagte, ich habe ihn verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. 29. Die Leute, die dabei standen und zuhörten, sagten, es habe gedonnert. Andere meinten, ein Engel hat mit ihm gesprochen. 30. Jesus antwortete und sagte, diese Stimme ist nicht wegen mir gekommen, sondern wegen euch. 31. Jetzt wird diese Welt gerichtet. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt vertrieben werden. 32. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht werde, werde ich alle Menschen zu mir ziehen. 33. Damit zeigte er, auf welche Art er sterben würde. 34. Die Menge antwortete ihm, wir haben aus dem Gesetz gelernt, dass der Christus für immer bleibt. Wie kannst du dann sagen, dass der Menschensohn erhöht werden muss? Wer ist dieser Menschensohn? 35. Jesus sagte zu ihnen, das Licht ist nur noch eine kurze Zeit bei euch. Geht, solange ihr das Licht habt, damit euch die Finsternis nicht überrascht. Wer in der Finsternis geht, weiß nicht, wohin er geht. 36. Glaubt an das Licht, solange ihr es habt, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Nachdem Jesus das gesagt hatte, ging er weg und verbarg sich vor ihnen. 37. Obwohl Jesus so viele Wunder vor ihnen getan hatte, glaubten sie trotzdem nicht an ihn. 38. So erfüllte sich das Wort des Propheten Jesaja, der gesagt hatte: Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Und wem wurde die Macht des Herrn offenbart? 39. Deshalb konnten sie nicht glauben, weil Jesaja auch gesagt hatte, 40. Er hat ihre Augen blind gemacht und ihre Herzen verhärtet, damit sie mit den Augen nicht sehen, mit dem Herzen nicht verstehen und sich nicht bekehren, so dass ich sie heilen könnte. 41. Jesaja sagte dies, weil er Jesu Herrlichkeit gesehen und über ihn gesprochen hatte. 42. Trotzdem glaubten viele von den führenden Männern an ihn. Aber wegen der Pharisäer gaben sie es nicht zu, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. 43. Denn sie liebten die Anerkennung der Menschen mehr als die Anerkennung Gottes. 44. Jesus rief und sagte, wer an mich glaubt, glaubt nicht nur an mich, sondern auch an den, der mich gesandt hat. 45. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. 46. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. 47. Wenn jemand meine Worte hört und sie nicht befolgt, richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. 48. Wer mich ablehnt und meine Worte nicht annimmt, hat bereits seinen Richter, das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn am letzten Tag richten. 49. Denn ich habe nicht aus mir selbst gesprochen, sondern der Vater, der mich gesandt hat, gab mir den Auftrag, was ich sagen und reden soll. 50. Und ich weiß, dass sein Auftrag ewiges Leben bedeutet. Was ich also rede, rede ich so, wie es mir der Vater gesagt hat.